Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 1 2018, Episode 551, die Knaller 2018. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. 2017 ist vorbei, 2018 hat angefangen, jawohl. Und da ist ja immer so ein bisschen Euphorie mit dabei. Ja, was passiert nächstes Jahr? Was ist los nächstes Jahr? Na, turbulente Zeiten insgesamt. Ja, aber im technischen Bereich, muss ich sagen, ist es eher langsam voranschreiten. Aber gucken wir doch mal kurz zurück. 2017, ja, könnte man ja auch meinen, ist langweilig gewesen. Aber es haben sich so im kleinen, verborgenen Sachen abgespielt, die so eine richtige Aufbruchstimmung erzeugen, ja, bei genauerem Überlegen da. Ja. 2017, das Jahr, in dem die Zukunft begann. Ja. Klar, ist natürlich immer so, ja, klar. Ne? Die Zukunft ist morgen und die beginnt im Prinzip heute. Ja, sozusagen. Ja. die Sache ist bei den technischen Entwicklungen, was sich besonders bemerkbar gemacht hat, die Smart Home Entwicklung, ja, da hat es 2017 richtig reingehauen, ja. Es war, ich war überrascht, ja, als ich nach einiger Zeit mal wieder in so einem Elektronikfachmarkt war und dort ein Viertel der Ladenfläche eben für Smart Home war, auf einmal, ne, von einem riesigen Geschäft. Alles war zu haben, alles, wovon ich noch vor einem Jahr geträumt habe. Vor 2 Jahren habe ich das noch nicht mal gewagt zu träumen, ja? Dass man sich das kaufen kann, also dass es erschwinglich sein kann. Ja? Und siehe da, jetzt gibt es schaltbare Steckdosen für 30 Euro von namhaften Anbietern, Lampen von einer bekannten Marke, ach, ich sag's, Philips, ja, die eine vernünftige Farbtemperatur haben, ja, schlimmer noch, beziehungsweise besser noch, man kann die Farben frei wählen, es gibt Programme dafür, zum Beispiel für Weihnachten gab es jetzt wieder so diese Christmas Lights, ja, und so weiter und so weiter. An Halloween hat Google zusammen mit dem Google Home und den Philips Hue-Lampen ein komplettes, und Chromecast übrigens, ein komplettes Halloween-Special auf die Beine gestellt. Wenn man da gesagt hat, get spooky, ja, dann kamen gruselige Videos am TV, seltsame Geräusche aus dem Google Home, die Lichter haben geblinkt in blutigen Farben und so weiter. Also das war schon ziemlich gut. Und da wusste ich, Mensch, Leute, jetzt hat die Stunde geschlagen, wo es langsam interessant wird. Ja. Und die Vorlage ist jetzt gegeben für 2018. Es ist noch einiges zu tun, ja. Aber man kann zu Recht sagen, 2017 war das Jahr, in dem die Zukunft begann, weil da auch die Smart Home Geräte richtig eingeschlagen haben. Zwar gab es die beispielsweise auch schon 2016, die Assistenten, ja, aber lange noch nicht so etabliert wie eben 2017. Unglaublich, wie viele Leute 2017 ein Amazon Echo oder ein Google Home gekauft haben. Das ist ein Massenprodukt geworden, das man in jedem Elektronikgeschäft findet. Ja. Die Teile gibt es teilweise kostenlos mit dazu. Ja, so gab es verschiedene Aktionen. Und das macht das Ganze natürlich für den Massenmarkt sehr, sehr interessant. 2017 also der Beginn des Smart Homes und damit der Wohnung der Zukunft. Kann man ungelogen sagen, ja. Ich vergleiche es immer wieder gern mal Eureka, ja, oder was auch immer gern zitiert wird, Jetsons, ja, diese Zeichentrickserie, in denen komplett automatisierte Häuser existieren, die auch schon zumindest mal anmuten, intelligent zu sein, ja. Und sowas hat man im Prinzip jetzt schon, ja, wenn auch eine kleine Nummer, kleiner, aber der Weg ist da und es fühlt sich wirklich an wie die Zukunft, Ja, irre. Die Spracherkennung funktioniert gut. Die Schalter sind, wie gesagt, sehr, sehr günstig geworden. Ich habe eben gerade gesagt, 30 Euro eine schaltbare Steckdose, das ist schon günstig für den Massenmarkt. Wer elektronisch versiert ist, die Sonoff-Schalter ab 5 bis 6 Euro. Jedes kleine Gerät kann man damit schalten. Ja. Und entgegen manchen Aussagen kann man damit sogar noch Strom sparen, ja, weil man dann die Geräte auch tatsächlich abschaltet, wenn man sie nicht braucht, im Gegensatz dazu, dass die laufen, wenn sie nicht gebraucht, wenn sie quasi nicht automatisch oder per einfachem Sprachbefehl abgeschaltet werden können. Ja, so ist das. Steckdosen leisten, ja, schalten mit an, aus, ja. Schalteleiste ein, aus, ja, eins aus, bumm, oder Schalteleiste zwei ein, bang, und die Geräte da dran gehen an. Wunderbar, super, und das macht Spaß. 2017 war auch ein gutes Jahr für die Chromebooks, ja, da gab es nämlich den neuen Chromebook Pixel. Ich bin ja da sehr skeptisch gegenüber diesem Chromebook Pixel, weil der nämlich genau das ist, was ich eben gelobt habe bei dem Massenprodukt Smart Home oder Massenphänomen Smart Home. Der Pixel Chromebook oder der Pixelbook ist einfach teuer. Extrem teuer. Ja, so teuer, dass ich mir als die Augen reibe, ne? Aber es markiert auch wieder einen neuen Start bei den Chromebooks, ja. Das ist so ein Convertible, das man also auch als Tablet nutzen kann und als Laptop sozusagen. Dazu sage ich übrigens auch noch im Uncast noch was nachher. Das wird vielleicht auch interessant werden. Und das läutet halt ein neuer Abschnitt ein, auch für die Benutzung von Android. Ja? Denn in diesen Chromebooks, in den neuen, wie eben das Pixel, Touchscreen und so weiter, kann man Android-Apps tatsächlich laufen lassen, als ob die da dazugehören. Also man hat quasi ein Chromebook mit der Möglichkeit, viele Android-Apps einfach zu nutzen. Und das bietet einem natürlich dann wiederum einiges an Möglichkeiten. Also da erwarte ich auch noch einiges 2018, was Chromebooks betrifft. Allerdings ist die Frage, ob das in Deutschland ankommt. Bisher waren ganz klar Chromebooks in Deutschland nicht richtig angekommen. Die meisten Modelle sind überhaupt nicht verfügbar in Deutschland. Mal sehen, wie sich das nächstes Jahr entwickelt. Warum das so ist, ich kann nur spekulieren. Offenbar scheut man den doch recht aufwendigen Markteintritt, weil doch bei uns die Skepsis gegenüber Cloud Computing und Online-Geräten doch im Vergleich relativ hoch ist. Ich sag mal so, also letztes Jahr hatte ich vielleicht, wenn es hochkommt, mal eine Stunde, das ganze Jahr, eine Stunde kein Internet. Ja, das war schon ziemlich nervig und die Stunde kommt einem dann auch vor wie 5 Stunden, ja, weil man wirklich gar nichts mehr machen kann. Ja, also ich konnte noch nicht mehr ein Spiel auf der PlayStation zocken. Das ist dann sehr, sehr nervig. Auf der anderen Seite, eine Stunde, ja, von einem ganzen Jahr. Also ich glaube, das muss man einfach verschmerzen können. Ja. Man kann auch verschmerzen, dass das Auto mal zur Inspektion kommt oder ähnliches. Man muss im realen Leben noch viel, viel mehr verschmerzen, dann kann man auch eine Stunde oder, sagen wir mal, einen Tag, ja? Ich bin ja großzügig, sagen wir mal, 24 Stunden im Jahr ohne Internet, das muss gehen, ja. Ganz einfach. Ich habe immer noch so ein Notfallbuch hier, ja? Und Geräte, die offline funktionieren, also von daher, kann man darüber auch mal hinwegsehen. Dann kralle ich mir den alten Oyo-Reader, E-Book-Reader und lese mal ein schönes Lisp-Buch. Ja? Und schon ist das Internet wieder da, noch bevor ich bevor ich dann ein Kapitel durchgelesen habe, ja, ist schon wieder das Internet verfügbar. Kein Problem. Ja, Mozilla hat es 2017 allerdings nicht geschafft mit ihrem Ziel, was sie sich vorgenommen haben, nämlich an dem Chrome-Browser vorbeizukommen. Natürlich marktanteilsmäßig sowieso nicht. Das, glaube ich, hat auch niemand bei Mozilla erwartet. Wenn ja, wäre das eine sehr grobe Fehleinschätzung gewesen. Nein, aber auch technisch sind sie nicht vorbeigezogen. Firefox Quantum hat vieles verbessert und ist jetzt konkurrenzfähig. Ja? Aber vorbeigezogen am Chrome-Browser sind sie nicht. Auch hier habe ich wieder mal gemerkt, wie die Community zugunsten von einem Lieblingsprodukt Benchmarks fälscht, die Voraussetzungen verändert und so weiter. So sind mir so viele Testseiten aufgefallen, die nach Browser-Tests dann also ausgegeben haben, dass der Firefox beträchtlich schneller wäre als der Chrome. Nur ist das in der Praxis überhaupt nicht nachzuvollziehen, wenn man die Seiten nutzt, die eben, sage ich mal, oft auch angesurft werden. Ja? Man kann ja sein, wenn jemand nur reine HTML-Seiten ansurft oder für Firefox optimierte JavaScripts laufen lässt, dass der dann schneller unterwegs ist. Ich mache das nicht. Ich gehe auf die normalen Seiten, auf viele normalen Seiten. Da ist JavaScript und Ähnliches bis zum Abwinken drin. Ja. Und da muss das auch noch gut funktionieren, ohne Input-Lags und so weiter. Und die habe ich beim Firefox zuhauf gehabt. Ja. Deswegen ganz klar, da ist noch viel Spiel hin zum Chrome-Browser und da gibt es überhaupt kein Überlegen für mich, diesen Riesenschritt zu machen, wenn der Chrome-Browser immer noch deutlich besser ist als der Firefox Quantum. Und mache ich nicht. Nintendo hat sogar 2018, man könnte fast sagen, ausgeblendet. Ja. Die haben nämlich was verschoben. Ja, das 64 GB Modul für die Nintendo Switch, die Möglichkeit, ja, das wurde auf 2019 verschoben. Jetzt in 64 GB natürlich eine ganze Menge und man fragt sich, muss das denn wirklich sein? Ja, es geht eben darum, dass Entwickler mehr Möglichkeiten haben für ihre Spiele. Man darf das nicht unbedingt mit jetzt zum Beispiel Blu-Rays oder anderen Medien vergleichen, wo ja die Apps quasi installiert werden nur von dem Medium auf die Festplatte und nur so ein kleiner Identifikationsteil noch auf der Blu-Ray ständig abgefragt werden muss, während das gesamte Programm auf der Festplatte liegt. Ja, im Modul selbst bei einer Switch, da muss das Material so vorliegen, dass es auch gebraucht werden kann. Ja? Sprich entpackt. Ja? Oder so gepackt, dass es in-game entpackt werden kann, ohne dass da Leistung flöten geht. Während ja oftmals, da wundert man sich auch, ja, dann hat man hier eine Blu-Ray, ja, vielleicht mit wo vielleicht 15, 20 Gigabyte drauf sind, dann installiert man das und dann braucht das Ding auf einmal 40, 50 Gigabyte auf der Platte. Dann fragt man sich, ja, wo kommt denn das jetzt her? Ja, das sind dann eben solche Sachen. Ja. Da wird entpackt, da wird installiert, ausgebreitet sozusagen, ja. Und dann ist man ruckzuck eben auch mal bei den 64 Gigabyte angelangt. Ja. Und genau das ist nämlich eben jetzt das Problem. Die Entwickler ringen danach, dass das 64 Gigabyte Game Card System herauskommt für die Switch, damit qualitativ noch hochwertigere Games programmiert werden können. Und das wurde jetzt verschoben auf 2019. Der Hintergrund ist noch nicht ganz klar, aber es könnte daran liegen, dass die Preise für diese großen Module doch noch recht hoch sind im Vergleich mal gesehen. Ja. Ob es da noch andere technische Hintergründe gibt, kann ich noch nicht sagen. Da müssen wir erstmal abwarten, was die weitere Berichterstattung da ergibt. Ob Nintendo da auch rausrückt überhaupt, warum das so ist. Vielleicht will man sich aber auch noch was aufheben, ja, für 2019. Das macht Sony zum Beispiel auch gern. Die haben auch das mit der PS4 gemacht, dass sie zuerst mal die PS4 nur, nein, nicht alle Routinen freigegeben haben sozusagen, so dass man die Leistungsfähigkeit gar nicht ganz ausschöpfen konnte. Und erst nach einiger Zeit wird dann immer weitere Routinen freigegeben, so damit die Leistung gesteigert werden kann, damit die Spiele halt auch besser werden können, ohne dass gleich eine neue Konsolengeneration veröffentlicht wird. Sprich, man möchte das Pulver nicht auf einmal verschießen. Ja? Und das könnte natürlich auch möglich sein. Wie gesagt, das ist nichts Schlimmes. Das wird häufig gemacht von den Firmen. Gerade eben, damit man noch eine Überraschung hat, wenn die Konsole schon ein paar Jährchen auf dem Markt ist. Und 2018 wäre natürlich auch sehr, sehr früh gewesen, um da so einen großen Schub zu machen. Ich fände es allerdings bei der Switch gar nicht so schlecht. Ja, denn, sage ich mal, das Niveau ist eher, das technische Niveau ist eher im unteren Bereich angesiedelt, wenn man das mit modernen Heimkonsolen vergleichen will. Und da wäre dieser Schub gar nicht so schlecht, weil mit dem 64-Gigabyte-Modul, da könnte man dann doch schon einiges mehr machen, sprich Welten zum Beispiel wesentlich detaillierter und umfangreicher machen als mit den alten Modulen. Man darf auch nicht vergessen, dass es nicht heißt, dass man jetzt 63 Gigabyte verwenden kann. Nein. Sondern wesentlich weniger. Soweit ich weiß, kann es allerdings nicht genau sagen, ist momentan nur ein 32 Gigabyte Modul für die Entwickler erhältlich. Das heißt, die Hälfte nur. Das heißt, wenn man 33 Gigabyte draufpacken will, dann geht das nicht. Da muss man eben wieder einsparen, ja, und so weiter. Aber wie gesagt, ich, mit Vorbehalt, weil ich jetzt nicht weiß, wie groß da die maximale Gigabyte-Zahl ist. Nur normalerweise hat man ja diese Abstufen 8, 16, 32, 64 Gigabyte. Die sind so geläufig. Ich glaube, ein 48 Gigabyte-Modul gibt es nicht. Gut, ich habe schon 2017 gesprochen und Smart Home. 2018 und Smart Home. Wie sieht es denn da aus? Ja, ich weiß, das ist nun mal das große Thema. 2018. Wird das Smart Home, der Smart Home Bereich vollends im Mainstream ankommen? Leute Hinz und Kunz werden dann mit den Assistenten rumfummeln und automatische Sachen haben, was auch Sinn macht. Ihr glaubt gar nicht, wie faszinierend, wie wahnsinnig gut das ist für jemand, der zum Beispiel Mühe hat aufzustehen, ja, und an Lichtschalter zu kommen, dass der dann einfach sagen kann, Licht ein, Licht aus, ja, das ist unglaublich gut, ja, und auch sonstige Sachen, ja, sind da wichtig, sei es jetzt Geräte einzuschalten, nicht nur Lichter, ja, sondern alle möglichen Arten von Geräten, Sicherheitsgeschichten, und die Assistenten natürlich auch, um mit denen, um zum Beispiel Informationen abzufragen, wie wird das Wetter, ja, wann hat das, wie lange hat das und das Geschäft geöffnet, und so weiter. Also die Möglichkeiten sind sehr, sehr vielfältig und die werden ja ständig ausgebaut. Und deswegen wird es auch für viele, viele Menschen einen Sinn machen, dann solche Assistenten zu holen. Ich kann euch eins sagen, wenn ihr jemanden in eurem Bekanntenkreis habt, der zum Beispiel eine starke Sehschwäche hat, ja, ihr könnt mal fragen, wie er das fände, wenn er einfach nur sagen müsste, was er will und bekommt eine Antwort gesprochen. Ja, und also ich weiß noch, da wurde für jemanden eine Uhr gekauft, ja, weil die Zeit sprechen kann, ja. Und dann hat man die am Arm und dann drückt man da drauf und dann spricht die Uhr die Zeit. Und das war einfach fantastisch. Man musste nicht mehr nach der Zeit fragen. Ja? Und das hier im Gegensatz dazu ist natürlich für daheim gerade wunderbar. Also wunderbare Möglichkeiten eröffnen sich da. Aber eben nicht nur für Leute mit Sehschwäche, sondern allgemein. Ja? Ihr glaubt gar nicht, wie viel effektiver das ist, wenn ich eine kurze Information haben möchte und frag gerade meinen Assistenten, während ich tippe. Ja, weiß nicht, ob wie viele Leute das stimmt, ne? Viele, also multitaskingfähig, ne? Sind wir ja alle, ne? Das heißt, ich tippe hier weiter und spreche derweil zum Beispiel mit dem Assistant, um die Uhrzeit zu erfahren, ja, wie viel Uhr ist es oder wie ist das Wetter, wann hat das denn das geöffnet, oder wie sind die neuesten Nachrichten, ja, hin und her. Und ich brauche da noch nicht mal aufzuhören zu tippen, ich kann mich weiterhin konzentrieren, ja, auf das Geschehen. Sogar abends am TV ist es absolut toll. Und mein Chromecast steuern mit dem Smart Home auch. Also ich sag euch, das wird 2018 noch ein viel, viel größeres Thema werden, als es schon 2017 war. Und ich bin überrascht, wie viel Nutzen das doch bringt. Ja? Am Anfang war ich auch skeptisch. Aber wenn ihr einmal nicht mehr euren Hintern von der Couch bewegen müsst, um das Licht ein- und auszuschalten, dann werdet ihr das nie mehr anders machen wollen. Nie mehr. Ja, die Rios Wochensicht wird 2018 nicht groß anders werden. Es ist eine Drohung, ne? Doch, es wird aber was passieren. Und zwar, ich habe vor, sowohl für die Rios Wochensicht als auch für den Uncast und auch sogar noch, ja, sie lebt noch, den Go Cantina Netcast für Pokémon Go. Übrigens, ganz lustig, ich spreche gerade noch den Satz zu Ende. Da will ich mehr einzelne Videobeiträge machen, ja. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil ich denke, dass das der richtige Weg ist, auch zum Beispiel Beiträge mal auszukoppeln, kürzere Beiträge zu machen. Das machen einige Podcasts bzw. Video-Streams mittlerweile, weil halt nicht alle Leute, die die Zeit haben, jetzt da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zuzuhören, vielleicht für ein Thema, das dann interessant ist. Ja. Und da möchte ich mindestens ein Thema als mal auskoppeln, ja, und separat als Video veröffentlichen. Zum Zweiten werde ich dadurch bestätigt, dass die zwei meistgeschauten Videos 2017 einzelne Beiträge waren. Ja? Und keine komplette Folgen. Und zwar für alle Netcasts, die ich gemacht habe, das heißt im Go Cantina, im Uncast und Rios Wohnsicht. Von allen diesen, von der gesamten Seite The Netcast, vom ganzen Channel, war das erste Video IKEA Drahtfree erster Test. Ja? Und als zweites Pokémon Go, ich weiß gar nicht, was da war. Also ein kurzer Bericht von ein paar Minuten über Pokémon Go. Ja. Und das waren die meist, und zwar mit Abstand die meist angeschautesten Videos im Jahr 2017. Ja. Und deswegen denke ich, mache ich das, was ich eigentlich schon lange vorhatte und kopple auch ein bisschen was aus und werde auch übrigens Zusatzbeiträge bringen, ja, für verschiedene Themen, auch wenn die vielleicht dann im Nachhinein gar nicht weiter verarbeitet werden in der Rios Wohnsicht oder im Uncast. Ich denke, auch das ist vielleicht ein Ansatzpunkt, was man da machen kann. Ja. Der Audiofeed bleibt nach wie vor rein von den Folgen her, also da wird sich nichts ändern, aber Zusatzmaterial, möglicherweise auch ganz neues Material, das gar nicht im Audiofeed auftaucht, kommt im YouTube-Kanal. Ich weiß, es sind für die Audiohörer halt in dem Sinn ein kleiner Nachteil, weil eben dann nicht mehr alles komplett ist. Ja. Die Folgen, wie gesagt, sind komplett, bleiben auch komplett. Nur, es macht eben auch keinen Sinn, wenn zum Beispiel ein fast nur visuelles, fast nur visueller Beitrag, ja, dann im Audio-Podcast kommt. Soll ich dann die Musik dudeln lassen? Manche Sachen brauchen einfach keinen Kommentar und genau das werde ich machen. Ich werde auch Videos ohne Kommentar einfach reinsetzen mal, ja. Mal sehen, wie euch das dann gefällt. Ja, im Prinzip, wir sind am Ende für die erste Rios Wochensicht für das Jahr 2018. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut rübergekommen. Als lustiges Video, erstes lustiges Video im Jahr, was bietet sich da an? Genau, Feuerwerk-Fails. Ich hoffe, ihr hattet kein Feuerwerk-Fail letzte Nacht. Ja, und alles ist wunderbar gut gelaufen. Ja, und alles ganz toll. Ja, die Jungs da und Mädels, die hier in dem Video auftauchen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die so einen ganz tollen nächsten Tag hatten. Ja. Manche nehmen es ja mit Humor, andere sind dann doch ernsthaft etwas entsetzt. Ne? Aber das ist halt so, ja? Mit Feuerwerk muss man aufpassen, ne? Ganz klar. Ja, das war's dann für heute von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, ja, auf The Netcast Channel auf YouTube findet ihr, oder da könnt ihr die Kommentare loslassen. Einige Links findet ihr auch unter wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com, bitte mit S hinten, thenetcast.com, sonst landet ihr woanders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Tranquility Base here. The Eagle has landed.